Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 13. Herrn Wörlocks Großmut war nicht übermenschlich. Seine Frau hatte ihn nun aufs Höchste gereizt. »Kannst du nicht den Mund aufmachen? Ich weiß sehr wohl, dass du deine eigenen kleinen Kniffe hast, um mich zu ärgern. Ich kenne deinen taubstummen Akt. Den hast du auch früher schon aufgeführt, aber jetzt verfängt er nicht. Was sollte er nur tun? Beim Himmel, du weißt doch, dass ich überall gesucht habe. Ich hätte mich mehr als einmal beinahe verraten, nur um jemanden für diesen verfluchten Auftrag zu finden. Und ich sage dir noch einmal, dass ich niemanden finden konnte, der verrückt oder hungrig genug war, um ihn zu übernehmen. Wofür hältst du mich eigentlich, für einen Mörder? Der Junge ist nun einmal tot. Glaubst du vielleicht, ich habe gewollt, dass er in die Luft fliegt? Er ist tot. Er hat keine Sorgen mehr. Aber eben weil er hochgegangen ist, fangen unsere Sorgen jetzt an. Ich mache dir keine Vorwürfe, aber du musst endlich begreifen, dass es nichts weiter als ein unglücklicher Zufall war. Ebenso gut hätte er beim Überqueren der Straße von einem Bus überfahren werden können. Und genau betrachtet bist du ebenso schuld daran wie ich. Jawohl. Und wenn du noch so böse dreinsiehst, ich weiß schon, wie gut du das kannst. Ich will tot umfallen, wenn ich von allein überhaupt darauf gekommen wäre, den Jungen dazu zu verwenden. Du warst es, die ihn mir immer wieder vor die Nase geschoben hat, als ich fast verrückt vor Sorge um uns alle war. Welcher Dämon hat dir das eingegeben? Seine heisere, fürs Haus reservierte Stimme verstummte. Frau Wörlock enthielt sich einer Antwort. In der nun eintretenden Stille schämte er sich dessen, was er gesagt hatte. Doch wie es friedliebenden Männern im ehelichen Streit oft ergeht, weil er sich schämte, ging er noch einen Schritt weiter. »Du hast manchmal eine ganz teuflische Art, den Mund zu halten«, begann er wieder, ohne die Stimme zu erheben. »Das könnte andere Männer zum Wahnsinn treiben. Du hast Glück, dass ich deine taubstummen Auftritte nicht so übel nehme, wie das mancher andere Mann täte.« Und im Übrigen mach dir eines klar, wenn ich den Jungen getötet habe, dann nur mit deiner Hilfe. Frau Wörlock hörte ihn mit vollendeter Höflichkeit an und erhob sich dann in Hut und Kostüm von ihrem Stuhl, wie eine Besucherin, die sich empfehlen will. Sie ging auf ihren Mann zu, doch als sie bis an den Kamin gelangt war, befand sich Herr Wörlock nicht mehr dort. Er hatte sich zum Sofa begeben, ohne auch nur einen Blick an die Wirkung seines Redeschwalles zu verschwenden. Herr Wörlock rückte sich auf dem Sofa bequem zurecht und tat von ganzem Herzen einen Wunsch, wie man ihn frömmer nicht aus dieser Quelle erwarten konnte. Beim Himmel! Ich wollte, ich hätte den Greenwich Park mit allem, was dazu gehört, nie gesehen, knurrte er heiser. Und so unglaublich es auch klingen mag, Frau Wörlocks Augen wurden noch größer. Der hörbar aus Herrn Wörlocks überfließendem Herzen gedrungene Wunsch ergoss sich in einen leeren Raum im Gedächtnis seiner Frau, Greenwich Park. Dort also war der Junge getötet worden. Ein Park, zersplitterte Zweige, abgerissene Blätter, Kiesfetzen von Fleisch und Knochen des Bruders, stiegen sprühend auf wie ein Feuerwerk. Sie erinnerte sich nun des Gehörten, erinnerte sich seiner bildlich. Man hatte ihn mit einer Schaufel zusammenkratzen müssen. Am ganzen Leibe zitternd sah sie eben diese Schaufel vor sich mit ihrer grässlichen, auf der Erde zusammengekratzten Last. Verzweifelt schloss Frau Wörlock die Augen, bedeckte sie diese grässliche Vision mit dem Vorhang ihrer Lider, vor denen jedoch nach einem sanft herniederwehenden Schauer von zerfetzten Gebeinen der vom Rumpfe getrennte Kopf Stevies noch eine Weile schweben blieb, ehe er wie das letzte Feuerrad einer pyrotechnischen Veranstaltung gemächlich verging. Frau Wörlock öffnete die Augen. Ihr Gesicht war nun nicht mehr steinern. Sie war nicht mehr länger verstört, sondern imstande, unter Aufbietung ihres Willens folgerichtig zu denken. Herr Wörlock jedoch bemerkte nichts davon. Er ruhte aus und befand sich in jenem Zustand rührender Zuversicht, der durch übermäßige Erschöpfung hervorgerufen wird. Jetzt war es Zeit, sich mit ihr zu versöhnen. Das Schweigen hatte lange genug gedauert. Er brach es, indem er leise rief, Winnie. Ja, antwortete die befreite Frau Burlock gehorsam. Sie hatte ihren Verstand jetzt ebenso in der Gewalt wie ihre Stimme und überdies das Gefühl, jede Faser ihres Körpers auf eine fast übernatürliche Art zu beherrschen. Dieser Körper gehörte jetzt ganz ihr, denn der Vertrag war abgelaufen. Sie war hellsichtig, sie war listenreich, sie antwortete ihm so bereitwillig aus einem ganz bestimmten Grunde. Sie wünschte zu vermeiden, dass der Mann seine Stellung auf dem Sofa verändere, die sich für ihre Zwecke so gut eignete. Das gelang ihr auch. Der Mann regte sich nicht. Doch nachdem sie ihm geantwortet hatte, blieb sie in der Haltung eines ruhenden Wanderers an den Kamin gelehnt stehen. Sie hatte keine Eile. Ihre Stirn war ohne Falten. Kopf und Schultern des Herrn Verloc waren ihren Augen durch die Lehne des Sofas verborgen. Sie hielt den Blick auf seine Füße gerichtet. So verharrte sie geheimnisvoll still und jäh entschlossen, bis Herrn Verlocks Stimme sich mit der Autorität des Gatten vernehmen ließ, während er gleichzeitig ein wenig beiseite rückte, damit seine Frau auf dem Rande des Sofas Platz fände. »Komm«, sagte er in einem seltsamen Ton, den ein Fremder für brutal hätte halten können, den Frau Verloc aber nur zu genau als seinen Balzton erkannte. Sogleich setzte sie sich in Bewegung, ganz als sei sie noch die loyale Gattin durch einen ungebrochenen Vertrag an ihren Gatten gebunden. Ihre rechte Hand glitt suchend über den Tisch, und als sie ans Sofa trat, war das Tranchiermesser lautlos von seinem Platz neben der Bratenplatte verschwunden. Herr Verloc vernahm das Knarren der Dielen und war zufrieden. Er wartete. Frau Verloc näherte sich. Es war, als habe Stevies ruhelose Seele in der Brust seiner Schwester, Beschützerin und Wohltäterin, Zuflucht gefunden, denn bei jedem Schritt nahm Frau Verlocks Ähnlichkeit mit ihrem Bruder zu. Selbst ihre Unterlippe hing schlaff herab und sie schielte sogar ein wenig. Doch Herr Verloc sah das nicht. Er lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. So sah er teils an der Decke, teils auf der Wand den beweglichen Schatten eines Armes und einer Hand, die ein Tranchiermesser umklammert hielt. Der Schatten bewegte sich ruckartig und langsam, so langsam, dass Herr Verloc den Arm und die Waffe erkennen konnte. Die Bewegungen geschahen in der Tat so langsam, dass er sie in ihrer ganzen Tragweite erfassen und den Geschmack des Todes kosten durfte, der ihm in die Kehle stieg. Seine Frau war eine Wahnsinnige, eine mordlüsterne Wahnsinnige. Ihre Bewegungen waren so langsam, dass Herr Verloc die erste lähmende Wirkung dieses Anblickes abschütteln und den festen Entschluss fassen konnte, aus dem grässlichen Kampf mit dieser bewaffneten Irren siegreich hervorzugehen. Sie waren so langsam, dass Herr Verloc Zeit fand, einen Verteidigungsplan zu entwerfen, der einen Sprung hinter den Tisch und die Fällung seiner Frau vermittels eines schweren Stuhles vorsah. Doch waren sie nicht so langsam, dass sie es Herrn Verloc erlaubt hätten, Hand oder Fuß zu regen. Das Messer stak schon in seiner Brust. Auf seinem Wege hatte es keinerlei Widerstand angetroffen. Herr Verloc, der Geheimagent, rollte unter der Wucht des Stoßes ein wenig auf die Seite und hauchte, ohne sich im Übrigen zu regen, mit einem abwehrenden Nicht doch sein Leben aus. Frau Verloc hatte das Messer losgelassen und die ungewöhnliche Ähnlichkeit mit dem Bruder war auf das normale Maß zurückgegangen. Sie holte tief Luft. Ja, sie atmete zum ersten Mal auf, seitdem Hauptinspektor Heath ihr den Fetzen von Stevies Mantel vorgewiesen hatte. Sie stützte die Arme auf die Sofalehne und beugte sich vor. Sie nahm diese lässige Haltung nicht ein, um Herrn Verlocks Leiche zu betrachten oder sich an seinem Anblick zu weiden, sondern um der Schaukelbewegung des Wohnzimmers entgegenzuwirken, das sich für ein Weilchen so betrug, als befinde es sich bei Sturm auf hoher See. Ihr schwindelte, aber sie war gefasst. Sie war frei, und zwar so vollkommen frei, dass sie nichts zu wünschen und nichts zu unternehmen wusste, denn Stevie machte nicht länger mehr Ansprüche an ihre Liebe. Sie regte sich nicht, sie dachte nichts. Das Gleiche galt für die sterbliche Hülle des Herrn Verloc auf dem Sofa. Hätte Frau Wörlock nicht geatmet, wäre die Übereinstimmung zwischen beiden vollständig gewesen. Jene wortkarge, weise, zurückhaltende, sich sparsam mitteilende Übereinstimmung, welche die Grundlage ihres ehrbaren Hausstandes gebildet hatte. Nichts rührte sich im Wohnzimmer, bis Frau Wörlock langsam den Kopf hob und misstrauisch auf die Uhr sah. Ein tickendes Geräusch im Zimmer war ihr zu Bewusstsein gekommen. Das Ticken wurde lauter, und doch wusste sie mit Bestimmtheit, dass die Wanduhr lautlos ging. Was focht die Uhr an, dass sie plötzlich begann, laut zu ticken? Sie zeigte auf 9:10. Frau Wörlock machte sich nicht das Geringste aus der Zeit, das Ticken hörte aber nicht auf. Sie kam zu dem Schluss, dass es die Uhr nicht sein könne, und ließ die Augen träge über die Wände streifen. Ihr Blick wurde unsicher, dann verträumt, während sie sich mühte, mit den Ohren die Quelle des Tickens aufzufinden. Tick, tick, tick. Nachdem sie ein Weilchen gelauscht hatte, senkte Frau Wörlock den Blick auf den Leichnam ihres Gatten. Der lag in seiner Ruhestellung so vertraut und bekannt da, dass sie das tun konnte, ohne befürchten zu müssen, durch neuartige Eindrücke in ihrem Heim in peinliche Verlegenheit gesetzt zu werden. Herr Wörlock ruhte wie gewohnt. Ihm schien wohl zu sein. Infolge der Lage des Körpers war Herrn Wörlocks Gesicht für seine Witwe unsichtbar. Ihre schönen, trägen Augen folgten dem tickenden Geräusch und betrachteten nachdenklich einen flachen, beinernen Gegenstand, der ein wenig über die Kante des Sofas herausragte. Dies war der Griff des zum Haushalt gehörenden Tranchiermessers, an dem weiter nichts Ungewöhnliches zu bemerken war als seine Stellung im rechten Winkel zu Herrn Wörlocks Weste und der Umstand, dass etwas von ihm herabtropfte. Dunkle Tropfen fielen einer nach dem anderen auf das Linoleum und tickten schnell und schneller gleich dem Werk einer wahnsinnig gewordenen Uhr. Schließlich ging das Ticken in ein kontinuierliches Rinnen über. Während Frau Wörlock diese Entwicklung beobachtete, huschten ängstliche Schatten über ihr Gesicht. Sie sah ein schnelles, dunkles, dünnes Rinnsal. Blut. Angesichts dieses unvorhergesehenen Sachverhaltes gab Frau Wörlock es auf, müßig und frei von Verantwortung zu erscheinen. Sie raffte jäh die Röcke und rannte leise aufkreischend zur Tür, als sei dieses Rinnsal der Vorläufer einer verderbenbringenden Flut. Da ihr der Tisch im Wege stand, stieß sie ihn mit beiden Händen von sich wie etwas Lebendiges und mit solcher Wucht, dass er auf seinen vier Beinen laut protestierend ein ganzes Stück durchs Zimmer rutschte, während die große Fleischplatte mitsamt dem Bratenrest krachend zu Boden stürzte. Dann wurde alles ruhig. Als Frau Wörlock bis zur Tür gekommen war, hielt sie inne. In dem Luftzug, den ihre Flucht erzeugt hatte, wiegte sich ein runder Hut, der durch das Fortschieben des Tisches zum Vorschein gekommen war. 12. Winnie Wörlock, die Witwe des Herrn Wörlock, Schwester des jüngst verstorbenen getreuen Stevie, der imstande der Unschuld und in der Überzeugung, ein Werk zum Wohle der Menschheit zu verrichten, in Fetzen gerissen worden war, blieb an der Wohnzimmertür stehen, ganz als habe sie mit der Länge des Wohnzimmers auch mehrere Jahre durcheilt, war die Frau Wörlock an der Tür, eine ganz andere Frau als die, die sich zwar ein wenig schwindelig, sonst aber bereit, sich ihrer Muße und der Freiheit von jeder Verantwortung zu erfreuen, über das Sofa gelehnt hatte. Frau Wörlock war nicht mehr schwindelig. Es schwankte nichts mehr vor ihren Augen. Doch war sie nicht länger mehr gefasst. Sie hatte Angst. Ihre Hand zitterte so stark, dass es ihr erst beim dritten Versuch gelang, den Schleier zu befestigen. Frau Wörlock war nicht mehr jemand, der frei ist von Verantwortung und über unbegrenzte Muße verfügt. Sie fürchtete sich. Sie hatte Herrn Wörlock erstochen. Aber eigentlich hatte sie doch nur einen Stoß geführt, einen Stoß, der ihr Luft schaffte, der sie von dem Druck der in der Kehle aufgestauten Schreie, der in den heißen Augen versiegten Tränen befreite, von der tollmachenden Wut über die abscheuliche Rolle, die der Mann, der nun weniger war als nichts, bei dem Raub ihres Jungen gespielt hatte. Es war doch nur ein Stoß gewesen, den sie dumpf und triebhaft geführt hatte. Aber das Blut, das da vom Messergriff auf den Boden tropfte, machte daraus einen klaren Mordfall. Frau Wörlock, die sich stets geweigert hatte, die Dinge eingehend zu betrachten, war gezwungen, diesem Ding auf den Grund zu gehen. Dort erblickte sie weder ein grauenerregendes Gesicht noch einen vorwurfsvollen Schatten, keine Darstellung von Reue und kein verklärtes Abbild. Sie sah vielmehr einen Gegenstand. Dieser Gegenstand war ein Galgen. Frau Wörlock fürchtete sich vor dem Galgen. Der Gedanke an den Galgen entsetzte sie. Da ihr dieses letzte Argument menschlicher Justiz nie vor Augen gekommen war, außer in den Holzschnitten, mit denen gewisse Erzählungen illustriert werden, sah sie den Galgen vor einem schwarzen, stürmischen Hintergrund, behangen mit Ketten und menschlichem Gebein und von jenen Vögeln umkreist, die den Toten die Augen auspicken. Das war bereits übel genug. Doch besaß Frau Wörlock, wenn sie auch keine wohlunterrichtete Person war, genügend Kenntnisse von den Einrichtungen ihres Vaterlandes, um zu wissen, dass Galgen heutzutage nicht mehr romantisch an den Ufern trauriger Flüsse oder auf windumtostem Ödland errichtet werden, sondern in den Höfen der Gefängnisse. Dorthin, zwischen vier hohe Mauern wie in einen Brunnen, wurde der Mörder bei Tagesanbruch geführt, um in grauenhafter Stille und, wie es immer in den Zeitungen hieß, in Gegenwart von Vertretern der Behörden, gehängt zu werden. Das niemals, niemals! Und wie wurde so etwas überhaupt angefangen? Ihre Kehle zog sich immer wieder krampfhaft zusammen, wie um der Strangulierung zu widerstehen, und sie vergegenwärtigte sich den Ruck so lebhaft, dass sie den Kopf mit beiden Händen umklammerte, wie um zu verhindern, dass er ihr vom Rumpf gerissen würde. Nein, das durfte nicht sein. Das konnte sie einfach nicht aushalten. Sie konnte nicht einmal daran denken, den Gedanken daran nicht ertragen. Daher beschloss Frau Wörlock, sogleich aufzubrechen, um sich von einer der Brücken in den Fluss zu stürzen. Es gelang ihr jetzt, den Schleier zu befestigen. Ihr Gesicht sah nun aus wie maskiert, und bis auf einige Blumen am Hut war sie ganz in Schwarz. Sie blickte mechanisch nach der Uhr. Sie glaubte, die Uhr sei stehen geblieben, denn sie konnte es einfach nicht fassen, dass erst 2 Minuten vergangen waren, seit sie das letzte Mal hingeschaut hatte. Selbstverständlich musste sie stehen geblieben sein. In Wirklichkeit jedoch waren erst 3 Minuten vergangen seit dem Moment, da Frau Wörlock nach dem Stoß aufgeatmet, bis zu diesem Augenblick, in dem sie beschlossen hatte, sich in der Themse zu ertränken. Frau Wörlock vermochte das jedoch nicht zu glauben. Ihr war so, als habe sie irgendwo gehört oder gelesen, dass zum Verderben aller Mörder die Uhren stehen bleiben, wenn der Mord geschieht. Aber das war ihr gleichgültig, zur Brücke und hinunter. Doch waren ihre Bewegungen sehr langsam. Sie schleppte sich mühsam durch den Laden und musste sich auf die Klinke stützen, ehe sie die Kraft fand, die Tür zu öffnen. Sie fürchtete die Straße, die entweder zum Galgen oder zum Fluss führen musste. Sie stolperte mit ausgestreckten Armen über die Schwelle wie ein Mensch, der von einem Brückengeländer abstürzt. Der Eintritt in die frische Luft vermittelte ihr einen Vorgeschmack vom Ertrinken. Glitschige Nässe stieg ihr in die Nase, hängte sich in ihr Haar. Es regnete zwar nicht eigentlich, doch trug jede Gaslaterne ihren eigenen, rostfarbenen kleinen Halo aus Feuchtigkeit. Jeder Schritt kostete sie so viel Kraft, dass sie glaubte, keinen weiteren tun zu können. Jetzt hatte Frau Wörlock sich bereits am rotglühenden Fenster der Kutscherkneipe vorbeigeschleppt, zur Brücke und hinunter, wiederholte sie mit wilder Beharrlichkeit bei sich. Gerade noch rechtzeitig tauchte ein Laternenpfahl auf, an dem sie Halt finden konnte. »Vor morgen früh werde ich bestimmt nicht hinkommen«, überlegte sie. »Man wird mich noch auf der Straße aufgreifen. Es ist zu weit.« Sie klammerte sich an den Pfahl und keuchte hinter ihrem schwarzen Schleier. »Ich werde nie hinkommen«, murmelte sie und blieb schwankend stehen. »Nie«, und da sie einsah, dass es ihr unmöglich war, die nächstgelegene Brücke zu erreichen, begann Frau Wörlock eine Flucht ins Ausland zu planen. Das fiel ihr ganz plötzlich ein. Mörder entkamen. Sie entkamen ins Ausland, nach Spanien oder Kalifornien. Das waren bloß Namen. Die unendliche Welt, die zum Ruhme der Menschen erschaffen ist, war für Frau Wörlock nur ein weißer Fleck. Sie wusste nicht, wohin sich wenden. Mörder besaßen Freunde, Verwandte, Helfer, Kenntnisse. Sie hatte gar nichts. Sie war die einsamste Mörderin, die je einen Todesstreich geführt hatte. Sie war allein in London, und diese Stadt der Pracht und des Schmutzes, mit den zahllosen Straßen und dem Glanz ihrer Lichter, war in hoffnungslose Nacht getaucht, ruhte auf dem Boden eines schwarzen Abgrundes, aus dem keine Frau hoffen konnte, sich ohne Hilfe zu befreien. Sie taumelte blindlings weiter und fürchtete dabei sehr zu fallen, doch nach einigen Schritten stieß sie ganz überraschend auf Beistand, auf Geborgenheit. Sie hob den Kopf und sah das Gesicht eines Mannes aufmerksam durch ihren Schleier spähen. Der Genosse Ossipon fürchtete sich nicht vor unbekannten Frauen, und kein falsches Taktgefühl hinderte ihn daran, die Bekanntschaft einer Frau zu suchen, die offenbar schwer betrunken war. Genosse Ossipon interessierte sich für Frauen. Er hielt also dieses Exemplar in seinen großen Pranken aufrecht und sah sie so lange sachlich prüfend an, bis er hörte, wie sie hauchte: »Ach, Herr Ossipon!« Da hätte er sie beinahe hinfallen lassen. »Frau Wörlock«, rief er, »Sie hier!« Er konnte es einfach nicht glauben, dass sie betrunken sein sollte, aber man weiß ja nie. Er ging auf diese Frage nicht näher ein, doch da er darauf bedacht war, ein gütiges Schicksal nicht zu kränken, das ihm die Witwe des Genossen Wörlock überhändigt hatte, versuchte er, sie an die Brust zu ziehen. Zu seinem Erstaunen widerstand sie nicht im Mindesten und lehnte sich sogar an seinen Arm, ehe sie sich von ihm losmachte. Der Genosse Ossipon wollte das gütige Schicksal nicht kränken und zog seinen Arm auf ganz natürlich wirkende Weise zurück. »Sie haben mich erkannt«, stammelte sie und stand jetzt ziemlich fest auf den Beinen. »Nun, selbstverständlich«, entgegnete Ossipon bereitwilligst, »ich fürchtete, Sie könnten fallen. Ich habe in letzter Zeit so oft an Sie gedacht, dass ich Sie jederzeit und überall erkennen würde. Ich habe übrigens immer an Sie gedacht, seitdem ich Sie zum ersten Mal gesehen habe.« Frau Wörlock schien das nicht zu hören. »Wollten Sie in den Laden?«, fragte sie nervös. »Ja«, antwortete Ossipon, »ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, nachdem ich die Zeitungen gelesen hatte.« In Wahrheit hatte der Genosse Ossipon sich länger als 2 Stunden in der Nachbarschaft von Bread Street herumgedrückt, da er sich nicht zu einem kühnen Vorstoß entschließen konnte. Der stämmige Anarchist war nicht gerade ein wagehalsiger Eroberer. Er wusste noch sehr wohl, dass Frau Wörlock seine Blicke nicht durch das geringste Zeichen ermutigt hatte. Überdies hielt er es für möglich, dass der Laden unter polizeilicher Beobachtung stehe, und ihm lag nichts daran, der Polizei eine übertriebene Vorstellung von seinen revolutionären Neigungen beizubringen. Selbst jetzt wusste er nicht recht, was zu tun sei. Dies war keiner seiner üblichen Liebeshändel, hier ging es um ernste, große Dinge. Er ahnte nicht, was für ihn zu holen sein mochte und wie weit er sich würde einlassen müssen, um das, was da war, zu erlangen, immer vorausgesetzt, dass er überhaupt Aussichten hatte. Diese Unsicherheit dämpfte seinen Elan und verlieh seinem Ton eine Nüchternheit, die den Umständen sehr angemessen war. »Darf ich fragen, wohin Sie gehen?«, erkundigte er sich halblaut. »Fragen Sie nicht«, rief Frau Wörlock bebend und mit unterdrückter Heftigkeit. Ihr Selbsterhaltungstrieb wehrte sich aus ganzer Kraft gegen den Gedanken des Todes. »Es ist ja auch gleich, wohin ich gehen wollte.« Ossipon begriff, dass sie zwar hochgradig erregt, keinesfalls aber betrunken war. Sie stand einen Augenblick schweigend neben ihm und tat dann plötzlich etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Sie hängte sich bei ihm ein. Ihre Geste überraschte ihn und die fühlbare Entschlossenheit, mit der sie ausgeführt wurde, überraschte ihn mindestens ebenso sehr. Da es sich hier aber um eine Angelegenheit handelte, die Takt verlangte, betrug Genosse Ossipon sich taktvoll. Er begnügte sich damit, Frau Wörlocks Hand ein wenig gegen seine kräftigen Rippen zu drücken. Gleichzeitig fühlte er sich vorwärts geschoben und folgte dieser Aufforderung. »Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen sagte, dass ich auf dem Wege zu Ihnen war?« fragte Frau Wörlock und packte seinen Arm fester. »Ich würde denken, dass Sie niemanden finden können, der freudiger bereit wäre, Ihnen in Ihrem Kummer beizustehen,« antwortete Ossipon darauf und hatte den Eindruck, rasende Fortschritte zu machen. In der Tat, das Tempo, in dem diese takterfordernde Angelegenheit sich entwickelte, benahm ihm fast den Atem. »In meinem Kummer«, wiederholte Frau Wörlock langsam, »ganz recht. Und wissen Sie denn, worin mein Kummer besteht?« flüsterte sie mit sonderbarer Eindringlichkeit. 10 Minuten, nachdem ich die Abendblätter gelesen hatte, versetzte Ossipon, traf ich auf einen Bekannten, den Sie vielleicht 1 oder 2 Mal im Laden gesehen haben, und nach meiner Unterhaltung mit ihm war auch der letzte Zweifel beseitigt. Da habe ich mich hierher aufgemacht, in dem Gedanken, dass seitdem ich Sie zum ersten Mal gesehen, habe ich Sie mehr geliebt, als ich sagen kann, rief er aus, ganz als könne er nicht länger mehr an sich halten. Der Genosse Ossipon vermutete mit Recht, dass keine Frau imstande sei, einer derartigen Erklärung allen Glauben zu versagen. Er wusste aber nicht, dass Frau Wörlock sich mit der ganzen Kraft daran klammerte, welche der Lebenswille dem Griff des Ertrinkenden verleiht. Der Witwe des Herrn Wörlock erschien der stämmige Anarchist wie ein strahlender Sendbote des Lebens. Sie wandelten im gleichen Schritt dahin, dachte ich's doch, murmelte Frau Wörlock schwach. »Sie haben es mir von den Augen abgelesen«, schlug Ossipon recht selbstsicher vor. »Ja«, hauchte sie in sein ihr zugeneigtes Ohr. »Eine Liebe wie die meine konnte einer Frau wie Ihnen nicht verborgen bleiben«, fuhr er fort und bemühte sich darum, Überlegungen materieller Art zurückzustellen, Überlegungen, die den Wert des Ladens betrafen und die Höhe des vermutlich von Herrn Wörlock hinterlassenen Bankguthabens. Er widmete sich jetzt ganz der sentimentalen Seite der Sache. Im tiefsten Herzen entsetzte ihn sein Erfolg ein wenig. Wörlock war immerhin ein anständiger Kerl und, soweit man sehen konnte, ein sehr großmütiger Ehemann gewesen. »Es sah so aus, als wären Sie glücklich mit ihm«, versuchte Ossipon, seine frühere lauwarme Aufführung zu entschuldigen. »Das hat mich eingeschüchtert. Mir schien, dass Sie ihn liebten. Das überraschte mich und machte mich eifersüchtig«, fügte er hinzu. »Ihn lieben«, flüsterte Frau Wörlock wütend und verächtlich, »ihn lieben. Ich war ihm eine gute Gattin. Ich bin eine anständige Frau. Sie haben also wirklich geglaubt, dass ich ihn liebte. Hören Sie mal, Tom!« Der Klang seines Namens erfüllte den Genossen Ossipon mit Stolz und Erregung. Denn eigentlich hieß er Alexander und Tom nannten ihn nur seine allernächsten Freunde. Es war ein Name, der Freunden und gefühlvollen Augenblicken vorbehalten war. Er hatte gar nicht geahnt, dass sie diesen Namen jemals hatte erwähnen hören. Nun wurde es offenbar, dass sie ihn nicht nur vernommen, sondern ihn auch in ihrem Gedächtnis, wenn nicht gar in ihrem Herzen, bewahrt hatte.